verzichten sowieso auf alles, wenn's geht. Denn wir müssen diese Welt retten. Sollen, wenn's geht, weniger Strom verbrauchen. Sollen, wenn's geht, weniger Müll machen. Sollen, wenn's geht, weniger fliegen und weniger Auto fahren. Ich hab nicht einmal gehört, dass irgendwer von denen sagt, wir haben Mist gemacht. Verlangt vieles von uns, irgendwie ist ihnen selber scheißegal. Weil einer nichts bewirken kann. Und wird mein Leben alles zerhauen, ist auch egal. Denn der kleine Bürger wie du und ich zahlt es ja. Sagen, der hat eine Meinung. Nur ist das nicht das, was ihre Meinung ist.